1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, eine Freitemennacht, wie ihr das ja gewohnt seid. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Regina und Regina ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Regina. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Über was reden wir beiden denn? Über meine großen Schuldgefühle gegenüber meinen Kindern. Erzähl mal, welche Schuldgefühle sind das genau? Ich habe das Gefühl, ich habe meine Kinder vernachlässigt, weil ich 47 Jahre lang alkohol- und tablettenabhängig war. Oh, das heißt, ja. Wie lange bist du jetzt trocken? Seit Weihnachten 2010. Noch gar nicht so lange? Nein. 47 Jahre, das ist ja eine unfassbar lange Zeit. Und davon 30 Jahre lang betrunken Auto gefahren. Mein Gott. Und nie was passiert? Ja, doch, als ich nüchtern war. Als du nüchtern warst, ist was passiert, nicht im betrunkenen Zustand? Nein, als ich nüchtern war. 47 Jahre Alkohol und Tabletten. Ja. Was für Tabletten hast du genommen? Darf ich die Marke sagen? Ja, klar. Lexotanil, Valium. Also die schon anderen habe ich alle vergessen. Schon Hardcore-Sachen. Ja, ja, ja. Wie viel hast du denn so getrunken am Tag oder in der Woche, kann man das sagen ungefähr? Jeden Tag eine Flasche Gin. Jeden Tag eine Flasche Gin. Gordon's Dry Gin. Ich bin ganz fassungslos, dass ein Mensch das aushält, 47 Jahre lang. Ja, deswegen habe ich ja Weihnachten 2010 solche Angst bekommen. Ich hatte fürchterliche Bauchschmerzen und dachte, jetzt ist meine Pankreas hin. Deine was? Die Pankreas. Ich weiß nicht den deutschen Namen. Ja, was ist es nochmal? Ach, ich komme. Die Bauchspeicheldrüse? Genau, ja. Bauchspeicheldrüse, genau. Ja. Aber darum geht's ja nicht, um meinen Zustand. Mir geht's ganz gut. Es geht mir um meine Schuldgefühle. Habe ich schon verstanden. Reden wir auch drüber. Ich will mir nur so ein Bild von deinem Leben machen. Erzähl mir doch bitte noch vorab, bevor wir über die Kinder und die Schuldgefühle sprechen. Wie war das dann für dich, als du entschieden hast, ich will weg vom Alkohol nach 47 Jahren? Was hast du da durchgemacht? Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen? Oh, das war hart. Ich habe das zu Hause gemacht. Ich war ja inzwischen Witwe, alleinstehend. Und da hat das niemand gesehen, aber ich bin hier durch das ganze Haus getigert. Du hast es ohne ärztliche Begleitung gemacht? Ja, ich halte nicht viel von Ärzten. Aber das ist gerade bei so einer Alkoholikervergangenheit ja hochgefährlich. Aber du hast es gemacht. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um so über den ersten großen Berg zu kommen? Ja, das war so. Ich hatte, sonntags hatte ich aufgehört und bis freitags hatte ich noch den Pegel. Da habe ich nichts gespürt, aber dann ging's los. Mit Schweißausbrüchen. Ach, Wie lange hielt die schlimme Phase an? Die schlimme Phase hielt eine Woche an. Und dann hatte ich noch mal Rückfälle, dass es mir wieder ganz schlecht ging, aber ich habe es durchgehalten. Also dafür erstmal Hut ab und großen Respekt. Das in der Regel ist man ja fast schon geneigt zu sagen, wenn jemand 47 Jahre an der Flasche hing, dann schafft er das nie mehr davon zu kommen. Aber du hast es geschafft. Große Gratulation. Ja, danke. Ganz toll. Und der Auslöser war wirklich diese Bauchschmerzen, dass du dachtest, jetzt ist was passiert. Ja, jetzt habe ich Krebs. Hast du dich hier mal durchprüfen lassen, wie so die Leberwerte sind und überhaupt alle anderen Blutwerte? Ja, das habe ich letztes Frühjahr machen lassen, also 2012. Die Leberwerte sind vollkommen in Ordnung. Wahnsinn, was ein Mensch aushält. Und als ich dem Arzt sagte, wie lange ich getrunken hätte, Da hat er mich nur ungläubig angeguckt. Das glaube ich. Das glaube ich. Na, Gott sei Dank. Also das ist ja schon mal eine ganz tolle Geschichte. Das heißt, du hast es geschafft. Du hast es durch eigene Initiative geschafft. Aber jetzt zu den Kindern. Wie viele Kinder hast du? Drei Mädchen. Wie sind diese Mädchen aufgewachsen? Ja, von meinem Mann behütet. Mein Mann war selbstständig, er konnte sich die Arbeit einteilen. Er hat sich größtenteils um die Kinder gekümmert. Ihr habt aber alle in einer Familie gewohnt. Ja, natürlich, ja. Mhm. Das heißt, die Mädchen, die drei Mädchen, haben die Mutter letztendlich immer nur besoffen erlebt. Ja. Fast nur. Ja. Es gab's auch mal kurze paar Tage, wo du nicht getrunken hast. Ja, wenn ich vom Entzug wieder nach Hause kam. Ach so, was hattest du schon gemacht? Ja, 5-mal. Ach so. Aber es hat ja nichts geholfen. Aber der eigene Entzug dann unter deiner eigenen Regie, der hat dann geholfen. 2000. Der hat jetzt letztendlich geholfen, ja. Haben dir die Mädchen, wie alt sind die heute? 45, 42 und 35. Was sagen die denn heute zu dir, wenn die über ihre Vergangenheit sprechen? Ja, es war nicht optimal gewesen, aber Mama, du warst schon okay. So. Aber das nimmst du denen nicht ab? Nein, weil ich ja auch sehe, dass die manchmal Phasen haben, in denen sie mutlos sind. Mhm. Ich will nicht direkt behaupten, Depressionen, aber die sind nicht so selbstbewusst. Also Regina, ich will dir mal was sagen. Auf der einen Seite finde ich das natürlich grandios und großartig, wirklich, dass du jetzt diesen Schritt getan hast. Und du hast in letzter Sekunde die Notbremse gezogen. Auf der anderen Seite trägst du natürlich in der Tat eine große Schuld. Ja. Da muss man auch gar nicht drum herum reden. Du hast deine Kinder schon vernachlässigt. Sie hätten ein anderes Leben und eine andere Kindheit gehabt, wenn die Mutter nicht getrunken hätte, das ist klar. Ja. So, aber das kann man ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Das ist jetzt, wie es ist. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Aber dann ist ja immer so die Frage, wenn man vor so einem Leben steht, es ist ja auch unsinnig jetzt, sich den Kopf kaputt zu zerbrechen, indem man nur in der Vergangenheit rumwühlt und sich Macht hat. Das bringt ja auch nichts. Das heißt, man muss das akzeptieren, so wie es war. Ja. Dann hast du ja jetzt einen großen Schritt getan. Du bist jetzt nicht mehr Alkoholikerin und bist jetzt, obwohl die Kinder älter sind, aber das ist ja völlig egal, du bist ja jetzt eine nicht mehr alkoholabhängige Mutter für die Kinder. Ja. Dazu möchte ich noch sagen, aus meinen Kindern ist ja auch etwas geworden. Du, das sind schön. Ja keine Hartz-IV-Kinder. Ja. Die Älteste hat eine Provider-Firma mit 28 Angestellten. Die zweite ist Krankenschwester. Mhm. Die dritte ist glücklich verheiratet, Mutter von 3 Kindern. Ja, super. Das heißt, es gibt auch Enkelkinder. Ja, es gibt auch Enkelkinder, Um die du dich auch kümmern kannst. Ja, gerade jetzt intensiv, weil ich das, was ich bei meinen Kindern versäumt habe, wieder gut machen möchte. Siehst du, das ist der richtige Ansatz, finde ich. Ich finde, wenn man eine Schuld trägt, bringt es nichts, sich von der Schuld auffressen zu lassen. Man muss es annehmen, wie es ist, wie ich gerade gesagt habe. Mhm. Und man muss jetzt, wo man klarer ist im Kopf und wo alles besser ist, muss man versuchen, so viel Gutes dem entgegenzusetzen, was man damals falsch gemacht hat, dem gegenüberzusetzen. Der Meinung bin ich auch, ja. Ja, und das machst du ja, das ist doch wunderbar. Weißt du, wenn du dich jetzt wirklich zerfleischen würdest innerlich, würdest du deinen Kindern dich ja ein erneutes Mal entziehen, letztendlich, wenn du jetzt depressiv würdest oder dich zurückziehen würdest. Du könntest dich nicht um deine Enkelkinder kümmern und so weiter. Sei jetzt eine normale, nette Mutter und Großmutter. Ich glaube, dann kannst du so viel wieder gut machen. Ja. Und sei stolz auf dich, dass du es geschafft hast, Mensch. Das ist so wunderbar, finde ich. Ach, das bin ich gar nicht. Doch, sollst du aber. Das darfst du aber. Ja. Das ist ja eine Zahl, die kann man sich ja gar nicht vorstellen, 47 Jahre Alkoholikerin gewesen zu sein, jeden Tag eine Flasche Gin getrunken zu haben. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Sehr gerne. Immer nur zu. Ich bin auf der Autobahn angehalten worden, auf dem Weg zur Arbeit, weil ich nicht angegurtet war. Damals? Damals, ja. Auch vor 20 Jahren etwa. Und da wurde ich angehalten, bekam ein Protokoll und da sagte der jüngere Polizist zu seinem älteren Kollegen, sollen wir nicht mal einen Alkotest machen? Und da sagte der ältere Kollege, ach nein, die Frau ist schon so aufgeregt, das wollen wir ihr ersparen. Und da hattest du Alkohol getrunken? Und ich habe, oh Gott sei Dank, ich wäre den Führerschein losgeworden. Wow. Mein Mann hat mir nämlich, der hatte eine Autowerkstatt, der hat mir so ein Pusteding von der Polizei besorgt. Mhm. Da habe ich ab und zu mal kontrolliert. Ich hatte immer so einen Pegel von 2 Promille. Also das ist wirklich ganz schlimm, Regina, dass du das gemacht hast. Und wir können wirklich wem auch immer hoch dankbar sein, dass da nichts passiert ist. Ja, ja. Mein Gott, wie fahrlässig von dir. Wie fahrlässig. Ja. Ich verstehe aber auch deinen Mann nicht, dass der dir nicht den Führerschein und die Autoschlüssel weggenommen hat. Nein, nein. Das hätte er tun müssen. Ja, hätte er. Das hätte er tun müssen, um dich zu schützen und um andere zu schützen. Aber er hat mich ja auch versorgt. Wenn es ganz schlimm war, hat er mich ja auch gewaschen, ins Bett gebracht. Hast schon eine harte Zeit hinter dir, ne? Ja, vor allen Dingen die Kinder. Ich verstehe. Aber ich glaube, wir haben das gerade so besprochen. Mhm, mach jetzt das Beste aus der Gegenwart. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerrichtigste, was du tun kannst. Ja. Und zermacht er dir nicht so sehr das Gehirn, was die Vergangenheit anbelangt. Die kannst du nicht mehr verändern. Ja, ja. Gut. Liebe Regina, schön, dass du angerufen hast. Gerne. Ich will dir sagen, du machst auch mit deinem Anrufen, was du erzählt hast, machst du hundertprozentig auch Mut anderen Alkoholikern, die uns zuhören, die vielleicht auch schon 20, 30 Jahre an der Flasche hängen, machst du Mut, dass die sehen und kapieren, es kann funktionieren. Ja. Sehr gut, deshalb freue ich mich, dass du angerufen hast. Okay. Alles Gute von Herzen. Jo, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Maria, 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maria. Hallo. Dein Thema. Ja, guten Morgen. Es geht darum, dass ich heute ich kann auch gar nicht glauben, dass ich jetzt schon anrufe und ich fühle mich irgendwie wie im Schockzustand. Ich habe heute meine Oma beim Sterben gesehen und irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Mhm. Heute ist deine Oma gestorben. Heute ist meine Oma gestorben. Ich habe heute Mittag einen Anruf bekommen von meinen Eltern. Also meine Oma hatte schweren Krebs. Und heute Mittag habe ich einen Anruf erhalten, dass es sein kann, dass sie heute oder morgen eben versterben wird. Hm. Und lag sie im Krankenhaus? Sie war zu Hause. Und eigentlich sollte sie auch in den nächsten... Ja, es war eine Wartezeit für das Hospiz. Und sie sollte eigentlich ins Hospiz, weil mein Opa und meine Mutter, die sie immer gepflegt haben in den letzten Wochen, auch nicht mehr konnten. Hm. Und dann haben, jetzt ist es, ich glaube, sie wollte auch nicht ins Hospiz. Ich glaube, wie ist deswegen. Ja, kann sein, ja. Und dann bist du dann bist du, als du den Anruf bekommen hast, bist du zu deiner Oma hingefahren. Genau, ich bin zu meiner Oma hingefahren und ich bin eigentlich nur bis zur Tür und habe sie nur von hinten gesehen, wie ihr Kopf auf diesem Kissen lag. Ich habe sie schon in den letzten Tagen jeden Tag besucht und wusste schon, dass es schlimmer wird, weil sie jetzt ganz viel Morphium bekommen und hat auch schon so ganz seltsam gesprochen und ist immer wieder eingeschlafen. Als du denn ins Bett gegangen bist, wie war da ihr Zustand? Sie sah erstmal gar nicht mehr aus wie meine Oma. Also sie war so eingefallen und sie hatte Wasser im Bauch und konnte deswegen im Liegen nicht mal so gut atmen, hatte ein Sauerstoffgerät. Mhm. Und ich kann gar nicht sagen, was ich empfunden habe. Sie war nicht bei Bewusstsein mehr in dem Moment. Sie war nicht mehr, leider nicht mehr. Aber ich war gestern für nicht mal 10 Minuten kurz da und es war so ein Gefühl. Ich wollte nur ganz kurz reinhuschen und meiner Familie ein Stück Kuchen bringen. Mhm. Dann musste ich weiter zur Arbeit und das war der letzte Augenblick, wo ich sie eigentlich gesehen habe, dass sie bei Bewusstsein war. Achso, dann hat sie dich auch gesehen und ihr habt euch angeguckt. Und hat sie dann hat sie was gesagt da noch gestern? Na, gestern hat sie so mich begrüßt und also sie war die letzten Tage, das ging so rapide. Eigentlich war sie, also noch vor 2, 3 Wochen, da war ja immer schlecht, aber sie war halt ansprechbar und dann wurden die Medikamente eben immer höher dosiert. Mhm. also man muss dazu sagen, sie hatte Brustkrebs und der Brustkrebs wurde eigentlich behandelt und war auch, als ob er weg wäre. Dann kam er wieder. Dann wurde sie, hat Chemo bekommen und wurde bestrahlt. Durch die Bestrahlung ist anscheinend, ich weiß nicht, irgendwie war ein Loch oberhalb da beim Brust, beim Schlüsselbein. Und das war immer offen. Das war fast ein Jahr lang offen. Und also die Lymphflüssigkeit ist immer ausgetreten. Und dann war eigentlich schon der Krebs in den Lymphen, in der Lymphflüssigkeit. Und zuletzt, wir wissen nicht, ob es Metastasen waren oder ob das Hautkrebs war. Sie hatte dunkellilerne, ganz harte, ja, Haut auf der Brust. Und diese lilerne Farbe ist auch gewandert zu den Armen und hinten zu den Rückenschuhen und an den Hals. Und es hat auch so gejuckt, dass sie eben dann Morphium bekommen hat, dass sie nicht kratzt. Ne? Als du dann da warst heute, wie lange hat sie dann noch gelebt? Ungefähr 3 Stunden. Und ich muss rechnen kurz, 4, 5, 6, 7, vielleicht auch 4. Ja. Ist sie dann friedlich eingeschlafen? Das Verrückte ist, ja, also ich habe das so als friedlich empfunden. Das Komische ist nur, und wir hatten auch vorher noch darüber gesprochen, dass, also es war eine Krankenschwester auch da, die sollte eigentlich die Nacht heute da verbringen, weil wir nicht wussten, ob das jetzt 1, 2 Tage, wie lange das jetzt so geht, dieser schlimme Zustand. Und die sollte das eben überwachen und immer wieder Morphium spritzen und auch den Sauerstoffhaushalt alles überprüfen. Und dann in dem, also wir haben noch vorher darüber gesprochen, dass die meisten Kranken gehen, wenn die Angehörige nicht da sind oder nicht im Raum sind oder gerade irgendwo anders. Das habe ich auch mit anderen schon besprochen. Und meine Familie, die musste, wir wollten einen Katheter holen, weil meine Oma nicht mal allein auf Toilette gehen konnte heute. Ach, das heißt, in dem Moment, als sie gestorben ist, war keiner da? Ja, ich war da. Du warst da? Ich war da. Ist sie dann einfach eingeschlafen oder hat sie sich noch gequält? Na, ich muss sagen, ich habe sie, glaube ich, noch aufgehalten. Also sie hat friedlich geschlafen, doch das kann ich sagen. Also sie ist, es war so merkwürdig. Sie hat ganz schnell geatmet und dann hat sie ausgesetzt. Und ich bin hochgesprungen, habe der Schwester gesagt, kommen Sie schnell. Ich glaube, meine Oma hat aufgehört zu atmen. Und ich habe vielleicht aber auch sie raufgeschmissen fast, also an den Arm geklammert und gesagt, sie soll nicht gehen, sie soll bitte noch bleiben. Und irgendwie kam sie nochmal zurück und hat dann nochmal geatmet. Das heißt, aber der Puls wurde immer schwacher. Du hast es gut gemeint, aber in dem Moment hast du sie, du sagst gerade schon, vielleicht ein klein bisschen aufgehalten im Sterbeprozess. Ja, ich wollte das auch nicht. Es tut mir auch leid. Ja, aber das ist ja völlig normal. Das ist ja völlig normal, dass man das dann macht. Ich habe danach auch 4 Stunden da bei ihr gelegen und bin auch immer noch, ja. Wie war dein Verhältnis zu deiner Oma? Meine Oma war eigentlich immer eine der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben. Wie alt ist deine Oma geworden? 72. Ja. Die wäre jetzt im November, hätte sie Geburtstag gehabt, einen Tag vor meiner Mutter. Wer war dann alles noch in der Wohnung, nachdem sie verstorben war? Na, die Krankenschwester und ich. Und 2 Minuten später kam mein Opa, der eigentlich nur 10 Minuten zum Supermarkt gegangen ist, um was zu kaufen. Also es war wie verhext. Er hat, glaube ich, 10-mal danach gefragt, ob sie Schmerzen hatte. Nun hast du ja, einen schweren Leidensweg mitgemacht und begleitet von deiner Oma. Na, mehr meine Mutter eigentlich. Also ich hatte eben sehr viel eigene Sachen und ich habe viel so gemacht und ich war immer so zu Besuch da, aber heute schon, ja. Ja, nee, nicht nur heute, du hast es ja gesehen, wie deine Oma gelitten hat. Die ganze Zeit. Das war sehr schlimm. So meinte ich es. Man ist natürlich immer geschockt und man ist traurig. Man hat einen Menschen verloren, den man geliebt hat und da spielt das Alter dann auch irgendwie gar keine Rolle. Nein, das spielt keine Rolle. Aber gab es einen Moment auch oder in den letzten Stunden, wo du dachtest, jetzt hat sie es geschafft? Ja, ehrlich gesagt, also ob sie jetzt auf der anderen Seite angekommen ist, meinst du? Nein, es hat sie es geschafft, ihr Leid loszuwerden, so meine ich es. Ja, das schon. Ihr Leid zu überwinden, so meine ich es, ja. Ja, also da bin ich wirklich, also da meine Mutter hat auch vor ein paar Tagen auch gesagt, sie wünscht sich, dass das schnell vorübergeht, weil meine Oma, also das war gar kein Zustand mehr. Sie war ja, das wünscht man sich eigentlich als Angehöriger dann schon auch immer. Und der Betroffene wünscht es sich ja auch. Es wünschen sich ja alle Leute, dass es, wenn da nicht zu qualvoll ist und zu langwierig ist. Das schon, aber ich ehrlich gesagt, ich habe eigentlich ich habe eigentlich vor 2 Tagen noch gedacht, weil ich das, ich bin so ein Mensch, ich kann mit Tod nicht so gut umgehen, auch wenn das jetzt gerade anders klingt, aber ich bin jemand, der so wegschiebt so Sachen. Mhm. Ist das der erste und Mensch gewesen, den du hast sterben sehen? Sehen, ja, aber was erlebt, also dass ich Menschen in meinem Umkreis verliere, das ist nicht neu. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht so einen nahen Menschen wie deine Oma. Nee, also naja, meine Freundin, die ist vor 3 Jahren überfahren worden. Mhm. Das war auch sehr schlimm für mich. Mhm. Die war auch sehr nah, aber meine Oma ist natürlich meine Oma. Natürlich, und wenn du dann auch so ein nahes Verhältnis zu ihr hattest, das ist wirklich... Jeden Urlaub mit ihr weg und immer. Ich war immer mit ihr jeden verreist. Urlaub, also, jeden Urlaub warst du mit ihr zusammen? Als Kind war ich fast jeden Urlaub mit ihr weg. Sie hat mir, also wir haben Stadt am Fluss gespielt und sie war Oberstufenlehrerin früher. Mhm. Und sie hat dann immer, also war zwei Jahre noch Kinder, und sie hatte dann schon 3 in der Spalte stehen und ich habe dann freudig Stopp gerufen und sie, ach okay, sie war immer ganz geduldig und hatte immer tolle Wege, mir Sachen beizubringen. Und ich, also in der Natur war ich mit ihr viel unterwegs, sie hat mir viel gezeigt. Und aber da hast du ja ganz, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen, die du mit in dein Leben weiternehmen kannst, an deine Oma. Fast nur, ja. Ich habe nur schöne Erinnerungen. Also schöne Erinnerungen und ganz viele Erinnerungen vor allen Dingen. Viele Erinnerungen, ja. Ich habe heute auch schon, wir saßen schon in der Küche und das, also ich glaube, meine Familie hat schon lange auch darauf gewartet. Mein Opa auch, der war irgendwie auch ein bisschen erleichtert. Habt ihr denn jetzt schon, oder wahrscheinlich ist es noch ein bisschen früh, aber ich frage es trotzdem, schon euch Gedanken gemacht, wie ihr die Bestattungsfeier organisieren wollt? Na, mein Opa hat überlegt, ob das vielleicht im kleinen Kreise stattfindet. Aber so richtig Gedanken gemacht haben wir uns noch nicht, weil das nicht so absehbar war, dass es so schnell geht. Und das ist jetzt gerade erst ein paar Stunden. Das könnt ihr ja jetzt am Wochenende in der Familie dann machen. Ich glaube wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, dass, wenn das ein paar Stunden gerade her ist, dann ist man in einem Schockzustand. Ich habe so viel schon geweint, ich kann gar nicht sagen, ich habe am Bett da gesessen, ich habe nicht, ich glaube, ich habe noch nie so innig, also so geweint von ganz tief aus dem Bauch, das war, jetzt gerade, das meine ich auch, jetzt habe ich es wieder so ein bisschen weggeschoben, das stimmt, ich glaube, das werde ich erst in den nächsten Tagen realisieren, dass meine Oma nicht mehr da ist. Ja, das wird da ein langes Auf und Ab geben, wo von Weinen und sich wieder im Griff haben und weinen und so weiter. Maria, es tut mir sehr, sehr leid, dass du deine Oma verloren hast. Danke, aber ich kann allen nur Mut zusprechen, dass auch wenn das schwerfällt und man nicht so richtig loslassen kann, aber dass dieser Moment, irgendwie war ich auch ein bisschen fasziniert davon, zu sehen, wie das Leben so verschwindet aus dem Körper. Die ist jetzt, na, ich habe schon zu meiner Familie gesagt, die ist jetzt bei ihrer Mutter und bei meiner anderen Oma und wahrscheinlich wird sie jetzt freudig empfangen. Mhm. Ist das so dein Glaube, dass du denkst, dass das Leben dann auch weitergeht für die Verstorbenen? Ja, doch, auf jeden Fall. Mhm. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es so ist. Aber ich denke schon, dass es so sein könnte, ja. Liebe Maria, möchtest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Nee, danke schön. Nicht. Das ist ganz lieb. Aber nee, ich wollte das, ich weiß nicht, ich hatte jetzt gerade das Bedürfnis und ich bin auch dankbar, dass ich jetzt durchgekommen bin und weiß nicht, ich habe es auch noch nie vorher probiert. Das ist, war ein nettes Gespräch. Fügung, danke. Ja. Liebe Maria, dann wünsche ich dir für die nächste Zeit dir und deiner Familie sehr viel Kraft und einfach alles Gute und denk an die schönen Sachen, die du mit deiner Oma erlebt hast, die vielen Jahre. Das ist sehr tröstlich, glaube ich, wenn man dafür auch dankbar sein kann, wenn man sowas Gutes erlebt hat mit einem Menschen. Dankeschön. Von Herzen dir alles Gute. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. Ja, tschüss. 1.24 Uhr haben wir, gleich 25. Und hier ist Bernd und Bernd ist 56. Hallo Bernd. Ich bin 65. Du bist 65, entschuldige bitte. Ja. Macht ja nichts, 10 Jahre jünger ist ja auch nicht schlecht. Ja. Um was geht's bei dir? Ich möchte mich erstmal bedanken, dass du mir so schnell eine Karte geschickt hast, eine Autogrammkarte. Bei mir geht es darum, ich bin krank und ich sammle seit einigen 3 Jahren circa Flaschen, Pfandflaschen. Und ich schäme mich dafür eigentlich. Moment, du sammelst seit 3 Jahren Pfandflaschen. Ja. Du bist arm und krank, habe ich das richtig verstanden? Ich bin gerade im Rentenalter gekommen und habe vor 2-3 Jahren angefangen zu sammeln, weil ich auch nicht ganz gesund bin. Was hast du für eine Erkrankung? Du klingst auch so, du klingst von der Stimme schon krank. Was hast du? Also ich habe 14 Erkrankungen. Bitte? 14. Du hast 14 Erkrankungen? 14 Erkrankungen. Da sind 4 chronisch von. Und ich möchte einfach nur machen, Urlaub fahren. Ich Urlaub machen. Du möchtest gerne einmal mal in Urlaub fahren. Und deshalb sammelst du diese Flaschen. Und das ist dir peinlich, dass du die Flaschen sammeln musst. Ich sammle sie zwar nicht aus dem Mülleimer raus oder so. Du sammelst sie. Ich habe einen Rollator. Ich gehe dann so an Ecke, wo nachts LKWs halten und Ich übersetze mal, wenn das vielleicht einige Zuschauer nicht verstanden haben. Du gehst an einem Rollator und suchst dann in den Containern nach Flaschen. Nein, nicht in Containern. Ich gehe dahin, wo die LKW-Fahrer waren, übernachten und dann die trinken sich natürlich auch ein und so weiter und so fort. Verstehe. Wie viel Rente bekommst du denn? Ich bin gerade an der Grundrente. Wie hoch ist die? Also mit Miete und so weiter. Ich kriege sogar vom Sozialamt noch dazu. Ich habe nicht verstanden. Wie hoch ist die? Wenn ich alles zusammengerechnet habe, Miete, Strom, Wasser und so, dann bin ich der Krieg von Sozialamt noch etwa 30 Euro zu. Also, dass das auf die Regelrente kommt. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, aber ist ja auch wurscht. Also, wir verstehen schon, dass es dir sehr schlecht geht und dass du irgendwie überall ein bisschen Zuschuss noch kriegst, dann 30 Euro davon, aber es reicht hinten und vorne nicht. Und dein großer Wunsch ist... Ich möchte nicht nochmal locker, ich möchte mal in vielleicht 2-3 Jahren, wenn ich dann noch lebe... Entschuldigung. Dann möchte ich gerne nach Belgien oder Argentinien oder Südamerika nochmal ein paar Wochen verbringen. Also dein Wunsch ist, nach eine weitere Reise zu machen, nach Argentinien zum Beispiel. Ja. Wie viel Geld hast du denn jetzt schon gesammelt mit den Flaschen? Rund 4.000 Euro. 4.000 Euro schon? Ja, und das ist nicht ganz, also 3.800 und was ich möchte. Boah, ist das viel Geld. Das nur mit Flaschen gesammelt. Nur mit Flaschen gesammelt. Aber ja. Dann hast du, das reicht doch für eine Reise schon aus. Ja, aber wenn ich da so 3 Wochen, 4 Wochen bleiben möchte, dann komme ich da auch nicht viel mit, wenn du Flugkosten und so weiter und so fort. Muss es denn Argentinien sein? Ich möchte gerne mal nach Südamerika. Was soll ich in Spanien auf Mallorca? Was weiß ich wo? Ich muss nochmal fragen, du hast es wahrscheinlich gerade gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Wie lange suchst du denn schon Flaschen, dass diese 4.000 Euro zusammengekommen sind? Etwa 4 Jahre. Aber ich gehe nicht in die Container rein oder so mit Stock, wie das viele machen. Ich gehe so an LKW rein. Okay, hast du gerade gesagt. Und übernachten. Hab's verstanden. Nun bist du so stark erkrankt, wie du gerade gesagt hast. Könntest du denn überhaupt so eine weite Reise schaffen? Du gehst am Rollator, sagst du. Wie sollte das denn gehen? Ich weiß, das habe da ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Jürgen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weißt du, was ich ja glaube? Dass das müsste doch längst reichen, das Geld, 4.000 Euro. Es gibt doch bestimmt Seniorenreisen. So, pass mal auf, Jürgen. Wenn du da von Deutschland aus hinfährst, sind ganz andere Wetterbedingungen. Ja, du brauchst einen dicken Mantel, ist mir schon klar. Aber du kannst ja im Winter fahren, ist da so. Nein. Also wenn ich hier einsteige, einen dicken Mantel, kann ich da in Hemd rumlaufen. Ja, gut, das ist kein Problem. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen uns jetzt im Hintergrund mal ein bisschen schlau, ob es nicht gut organisierte Seniorenreisen gibt, die auch nicht so sehr teuer sind, die auch nach Südamerika gehen. Und die vielleicht auch für Senioren sind, die ein bisschen krank sind, ein bisschen angeschlagen sind. Denn das wäre ja viel besser für dich, wenn du in einer Gruppe reisen würdest als alleine. Alleine kriegst du es ja wahrscheinlich gar nicht geschafft. Nein, das ist richtig. Ne? Das machen wir jetzt. Ich habe 80% Schwerbehinderung. Ja, also da hätte ich dann auch gar kein gutes Gefühl, wenn du da alleine durch Argentinien fährst. Also Bernd, nein, würde ich auch nicht machen. Wir machen das mal so. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder und wir machen uns mal schlau im Hintergrund, ob es sowas gibt und wo das angeboten wird. Vielleicht mailt der eine oder andere uns da auch noch was zu, dann können wir das dann gleich auch weiterverarbeiten. Ich bedanke mich. Sehr gerne, Bernd. Vor allen Dingen bin ich ein Autogramm gerade von dir. Ja, sehr gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. Und ich hoffe, dass du eine tolle Reise, dass das klappt und du eine tolle Reise nach Südamerika machen kannst. Es sei dir so gegönnt, mein Lieber. Danke dir. Du legst Danke auf, wir melden dir. Uns gleich. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. Nach Argentinien will der Bernd. Und da sind wir fast so ein bisschen bei unserer Themenvorschau für nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bettelarm und steinreich. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die unter großer Armut leiden, verschuldet oder unverschuldet. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die über ein Vermögen von mindestens 1 Million Euro verfügen. Entweder erarbeitet oder geerbt. Also wenn ihr zu der einen oder anderen Gruppe gehört und mir und uns gerne ein wenig von eurem Leben erzählen wollt, ich bin sehr interessiert daran, dann meldet euch unter domian@wdr.de. So könnt ihr euch anmelden. Oder ihr ruft ganz einfach nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag während der Sendung oder vor der Sendung an. Bettelarm und steinreich. Das ist das Thema nächste Woche. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Ulrich und Ulrich ist 32. Hallo Ulrich. Hallo Jürgen. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine Dreiecksbeziehung. Ja. Das heißt? Meine Ex-Freundin ist mit einem neuen Mann zusammen und ich bin mit dabei. Ach, mit der Ex-Freundin und dem neuen Typ bist du dabei. Das ist aber spooky. Wie hält man das denn aus? Ach, das ist eigentlich kein Problem. Also zwischen uns ist jetzt seit einem Jahr Schluss und das hat sich so ergeben, dass sie ihren neuen Freund kennengelernt hat und wir auch auf eine vernünftige Basis miteinander gekommen sind. Was heißt denn jetzt Dreiecksbeziehung? Bist du jetzt in sie wieder verliebt oder ist das eine reine Sexbeziehung? Also ich schätze und liebe sie wie schwierig zu sagen, wie eine Schwester oder wie eine sehr gute Freundin. Mhm. Wie lange warst du denn vorher mit ihr zusammen gewesen? 2 Jahre. Ja, okay, das ist noch nicht so ganz lange. Was für ein Empfinden oder was für eine Beziehung hast du denn zu ihrem neuen Freund? Eigentlich eine recht gute. Ist das eine bisexuelle Verbindung auch? Also, ich hatte meine ersten homosexuellen Erfahrungen auch mit dem neuen Freund. Also man muss dazu sagen, dass der neue Freund meiner Freundin früher homosexuell war und jetzt eben sich dazu entschlossen hat, mit meiner Ex-Freundin eine Beziehung einzugehen. Und das ist auch eine leidenschaftliche sexuelle Beziehung? Das kann man so sagen, ja. Ja. Kann man sagen, dass du sogar vielleicht dann in einer gewissen Weise auch ein Liebesgefühl für beide hast? Ja, würde ich schon so sagen. Ja. Wie oft seht ihr euch? Also aktuell schon mehrere Mal die Woche. Also 3 bis 4 Mal die Woche sehen wir uns, ja. Läuft das immer auf Sex hinaus? In den meisten Fällen ja. Und wie lange bist du jetzt getrennt von deiner Freundin? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja, genau, ja. Ein Jahr. Mhm. Wenn ihr nicht miteinander schlaft, was macht ihr dann sonst? Wie verbringt ihr eure Zeit, wenn ihr euch seht? Wir haben sehr viel Spaß. Wir gucken DVDs, wir machen ganz normal, ganz ruhige Abende, teilweise auch feiern wir. Wir trinken Alkohol, Wein und ja, haben einfach Spaß. Mhm. Fühlst du dich da manchmal so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen? Nee, eigentlich nicht, weil beide so reif sind, dass ich sagen kann, wenn die sagen, nee, heute Abend möchte ich gerne mit dem allein sein, dann ist es auch okay für mich, so wie es heute Abend auch der Fall ist. Ja, du sagst so reif. Wie alt sind die beiden? Also er ist 30, die ist 33. Ja, also so in deinem Alter ungefähr. Mhm. Und es gibt keine Eifersucht deinerseits? Nee, gibt es nicht. Also was empfindest du denn? Das erstaunt mich auch so ein bisschen. Es erstaunt mich auch, aber in der Tat gibt es solche Konstellationen. So heute Abend sind die beiden für sich alleine. Du bist auch alleine zu Hause. Ja. Was geht dir denn da so durch den Kopf, wenn du an die beiden... Ja, gut, also die wissen, dass ich angerufen habe und werden jetzt wahrscheinlich auch vom Fernseher sitzen und die Sendung sehen. Verstehe. Schöne Grüße an die beiden. Ja, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Das Problem ist eigentlich, dass wir im Grunde genommen unsere Kompetenzen überschritten haben. Meine Ex-Freundin und ich, wir sind Krankenschwester bzw. Krankenpfleger in einer psychiatrischen Anstalt. Mhm. Und der neue Freund von meiner Ex-Freundin ist ein Patient von dort. Mhm. Aber ein entlassener Patient, hoffe ich. Genau. Ja. Das heißt, ja. Sie hat ihn dort kennengelernt? Sie hat ihn dort kennengelernt, genau. Ja. Du sagst, wir haben unsere Kompetenzen überschritten. Das heißt, ihr habt so ein bisschen schlechtes, oder sie hat ein wenig ein schlechtes Gewissen, dass sie da angebandelt hat mit einem Patienten? Naja, das ist ja schon ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Also man hat ja schon ein gewisses... Eine Verantwortung. Und, ja. Weswegen war er denn in der Klinik? Er war in der Klinik wegen einem Erregungszustand. Und wegen einem Erregungszustand? Genau. Ja. Was steckt dahinter? Dahinter steckt unter anderem Drogen und auch, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also er ist eigentlich homosexuell. Das ist das. Ja, aber eigentlich offensichtlich dann ja nicht wirklich, sonst hätte er keine Liebesbeziehung zu deiner Ex. Genau. Also er war bis zu seinem 16. Lebensjahr straight und ist dann auch homosexuell gewesen und nennen wir ihn nur ganz einfach bisexuell. Das könnte man so sagen, ja. Ja, genau, ja. Hast du angerufen, um mal einfach so über diese etwas ungewöhnliche Konstellation zu sprechen, oder siehst du doch irgendwo ein Problem in der Konstellation? Abgesehen davon, dass sie ihn kennengelernt hat in der Klinik, aber nun, das ist ja auch Schnee von gestern. Also das Problem ist, dass wir alle nicht wissen, ob er HIV-positiv ist oder nicht. Oh. Und wie wäre es denn mal mit dem Test? Halt das, ja genau, das ist das, was wir jetzt in Angriff nehmen wollen. Einfach mal einen Test zu machen, um zu wissen, wo stehen wir. Ja. Du sagst gerade, du bist ein Jahr von deiner Ex-Freundin getrennt. Und wie lange läuft jetzt schon diese enge Konstellation zwischen euch dreien? Seit 3 Monaten, kann man sagen. Ah ja. Und wurde das schon ganz offen thematisiert mit das Thema HIV? Das wurde offen kommuniziert, genau. Und was sagt er? Er weiß es nicht so ganz genau. Also er hat wohl schon 2-3 Tests oder 1-2 Tests gemacht, aber so wirklich wissen sie es nicht. Deswegen sind wir auch sehr bedacht darauf. Ich wundere mich, dass ihr da so zögerlich rangeht, wenn ihr da seit 3 Wochen, also 3 Monaten schon diese Kontakte habt und das ein Thema war, dann ist es doch eine Kleinigkeit, mal irgendwo schnell einen Test machen zu lassen. Mhm. Ja. Oder möchte er das nicht? Ist er scheu davor? Hat er Angst? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Sache von uns dreien, dass wir das ein bisschen immer hinten anschieben und immer weiter wegschieben. Und ich denke, es wird wirklich Zeit, dass wirklich. Finde ich allerdings auch. Das heißt, ihr seid jetzt, ihr macht jetzt Safer Sex, natürlich, hoffe ich. Mhm. Ja, wirklich? Ja, selbstverständlich, ja. Ja. Ja, natürlich, also dann nichts wie zur Untersuchung und dann weiß man darüber Bescheid und kann dann, dann noch entspannter mit sich umgehen und den anderen. Ja. Wie wäre das denn, wenn du dich jetzt, könntest du dich jetzt oder so gefragt, könntest du dich denn jetzt auch noch in eine andere Frau verlieben? Ich glaube schon. Das schon. Die ist mir ja bislang nur nicht über den Weg gelaufen. Ja, wahrscheinlich wird dann alles komplizierter. Ne? Dann wird es komplizierter. Dann ging das möglicherweise. Ja, dann würde die Frau würde ja nicht mitmachen, dass du da mit den beiden rummachst und vielleicht werden die auch eifersüchtig. Aber im Moment ist es so wie du. Nicht. Bitte? Wieso nicht? Also ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das muss man natürlich abwarten. Also ich finde ungewöhnliche Konstellationen immer gut. Davon muss es noch viel mehr geben. Immer dieses Pärchentheater ist ja auch langweilig. Ja, allerdings. Wenn das auf guter Basis ist, warum nicht? Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, in Beziehungen zu gehen und Liebesbeziehungen zu haben. Lasst aber, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr, geht doch alle drei zum HIV-Test, dann seid ihr ganz... Ja, das haben wir geplant. Genau das haben wir geplant. So, das ist eine gute Aktion. Vielleicht schon gleich nächste Woche. Genau. Ne? Ich denke, das sollten wir machen, ja. Ulrich, alles Gute wünsche ich dir und deinen beiden Freunden auch von Herzen alles Gute. Ja, danke Jürgen. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. 0800-220-50-50. Werner, 31. Hallo Werner. Nee, hier ist er. Ja. Hallo Werner. Und zwar geht es bei mir, ich habe mich in eine Prostituierte verliebt und meine Frau, die weiß nichts davon und die weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie lange bist du verheiratet, Werner? 4 Jahre. Kinder? Nein. Nein. Du hast gerade gezögert. Nein, hast du gesagt. Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen Andeutung macht sie. Aber... Nein. Ich habe dich gefragt, ob ihr Kinder habt. Ach so, nee, das haben wir nicht. Nee, okay, dann hast du mich falsch verstanden gehabt. Und deine Frau weiß nichts von dieser Prostituierten-Geschichte? Richtig. Ja, wie lange gehst du denn schon zu der Prostituierten? Ich bin ja das erste Mal gegangen, letzten 1,5 Monate her ungefähr. Wie lange ist es her? 1,5 Monate ja. ungefähr. Ja, und... Wie oft warst du jetzt bei ihr? 4-mal ungefähr. Und vorher warst du deiner Frau treu? Ja. Warum bist du überhaupt zu der Prostituierten gegangen? Na, ich wollte mal gucken, wie es so ist, einmal. Ist der Sex mit deiner Frau eher langweilig mittlerweile? Das nicht, aber das Alter. Also sie ist 7 Jahre älter als ich. 41? Nee, ich bin 31 und sie ist 38. Ja gut, das ist ja nur kein großer Unterschied. Ja, es geht, ne? Kann man so oder so sehen. Also was heißt das Alter? Ist sie dir schon zu verschrumpelt oder was? Ja. Ja. Ein wenig untenrum. Bitte? Ein bisschen untenrum. Eigentlich unten herum? Oh, ja. Was machst du denn da? Halt doch mal den Hörer richtig. Ich kann dich gar nicht gut verstehen. Ja, das weiß ich noch nicht. Das muss erst mal reden. Geschliffen, weil ich ein bisschen nervös bin. Ja, also deine Frau ist dir zu verschrumpelt. Ja. Aber sonst liebst du sie. Es geht, weil ich habe jetzt mehr Gefühle als für die nächste Magdalena. Und ja, ist eine Rumänin und ja, ich finde die schon sehr attraktiv. Hm. Dennoch, obwohl du deine Frau schon ziemlich alt findest und die Gefühle auch nicht mehr so dolle sind, hast du aber immer auch noch guten Sex mit deiner Frau? Ja. Ja. Wirklich guten Sex? Ja, ist sehr gut. Kann mich nicht sagen. Das wundert mich. Das wundert mich, wenn man guten Sex mit seiner Frau hat, geht man noch nicht zu einer Prostituierten. Ja, aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ja gut, was ist denn das für eine Einstellung, Mensch? Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Meine Frau ist so ein bisschen, hat schon Zellulitis und so, aber ich gehe mal zu einer Prostituierten. Hammer, Mensch! So, ja. Und jetzt gehst du zu der Prostituierten und hast dich in die verknallt. Weiß die Prostituierte, dass du in die verknallt hast? Nein, das ist ja die Sache. Und vergiss es. Was weiß ich, wie viel Freier sich in Prostituierte verknallen? Da wird in der Regel nichts raus. Gar nichts raus. Und die Mädels schützen sich davor auch, ist das richtig so. Ja. Geht's auch keinen Weg dahin, dass ich die irgendwie aus diesem, ja, aus diesem Loch raushole? Ich würde mich an deiner Stelle erstmal klar einen Tisch machen, was mit dir zu Hause und deiner Ehe los ist, bevor du dir darüber Gedanken machst. Willst du die Prostituierte aus der Prostitution herausholen, während du zu Hause noch deine Frau vögelst, wollte ich gerade schon sagen, während du noch Kontakt mit deiner Frau hast? Mhm. Das geht ja nicht. Ja, ich brauche ja... Ach, weiß nicht. Ja, die Frage ist ja, Werner, mach dir doch mal Gedanken darüber, willst du überhaupt diese Beziehung mit deiner Frau noch? Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Mhm. So, wenn du sagst, eigentlich will ich vielleicht diese Beziehung gar nicht mehr, dann mach da erstmal klare Verhältnisse und dann kannst du dich immer noch um wen auch immer kümmern. Ja. Ja. Ja, du sagst immer ja. Ja. Was soll ich denn anderes sagen? Ja, ich finde das ziemlich blöd, wie du dich da, worein du dich da verrannt hast. Ja, zwar ist das ja scheiße von mir gewesen oder ist scheiße momentan. Entschuldigung, wegen dem Ausdruck. Ja, ist schon okay. Und stell dir mal vor, das erfährt deine Frau, wie übel die das empfinden wird. Ja, das ist scheiße für sie. Ja, klar. Ja. Und wenn ich mich in sie versetze und mein Kerl sagt mir, oh, ich wollte mal was anderes ausprobieren, na super. Kann die auch rausgehen, kann die sich auch irgendwo einen Kerl holen und sagt zu dir, ja, ich wollte mal einen anderen Kerl haben. Was würdest denn du denn sagen? Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja. Nee, mein Lieber. Mach mal erstmal mal klar Schiff bei dir, in deinem Leben. Und vergiss es mit der Prostituierten. Ohne dass ich da jetzt Einzelheiten weiß, kann ich das 98% sagen, dass das Quatsch ist. Ja, aber die ist halt so, ja, nett zu mir, die hört mir zu. So, Werner, pass auf. Dann sag deiner Frau, dass du zu einer Prostituierten gehst und dass du dich in die verliebt hast. Dann springt deine Frau die Wände hoch und dann wird sich schon alles erledigen bei euch zu Hause. Und dann geh zu der Prostituierten und sag, ich habe mich in dich verknallt. So, dann hast du alle Wahrheiten auf den Tisch gelegt und dann sei ein Kerl und handle entsprechend. Mhm. Aber so jammerst du jetzt nur rum. Ich habe mich nie verliebt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll und meine Frau ist so verschrumpelt und weiß ich was. Mann. Ja, ich und meine Frau sind ja schon 10 Jahre so zusammen. Ja. Und Junge, ich kann dir nicht mehr sagen. Ja. Bring dein Leben in Ordnung. Und überleg dir, was du mit deiner Frau willst. Ob du mit der weiter zusammen sein willst oder nicht. Das ist die wichtigste Grundfrage. Und wenn du die geklärt hast, dann kannst du entsprechend dann auch frei leben, wenn du sagst, nein, das geht nicht mehr. Ja. Ja. So, Anna, lass mal alles so ein bisschen sacken, was wir jetzt gerade geredet haben. War ja ein bisschen viel. Ja, ich habe auch... Ach, Nervosität habe ich ein bisschen. Ja. Ist man ja auch ein bisschen nervös. Also, ich wünsche dir eine gute Entscheidung für dich und dein Leben, Werner. Alles Gute. Ja, danke. Und darf ich noch was sagen? Ja, sag. Schalke gewinnt morgen das Derby. Ja. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Gut, soll Schalke gewinnen. Alles Gute, Werner. Tschüss. Ja. Ciao. Schalke gewinnt morgen das Derby. Thomas, 42, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Thomas, um was geht's? Ja, ich habe Ende letzten Jahres im Oktober, ist jetzt genau ein Jahr her, die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Da ging es mir eigentlich auch noch relativ prima und mittlerweile bin ich so weit abgesackt, dass ich eigentlich nur noch im Rollstuhl unterwegs bin. Seit dieser Woche, ich habe auch einen Rollator da, komme ich mit dem Rollator nicht mehr parat. So schnell hat sich das entwickelt? Das hat sich ziemlich dramatisch mittlerweile entwickelt. Ja. Mein großes Problem dabei ist eigentlich, ich habe 2 kleine Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Ja. Ja, schon so weit wie sie können halt behilflich sind, mir Hilfestellungen geben, wenn ich dann mal eine Tür nicht mehr aufkriege. Mhm. Oder. Aber du wohnst auch mit deiner Frau zusammen? Nein. Nein. habe meine Kinder auch leider nur noch 14-tägig da. Und ich wohne leider in der ersten Etage und bin eigentlich schon seit 4 Monaten gar nicht mehr aus dem Haus gekommen. Weil du gar nicht mit dem Rollstuhl rauskommst oder mit dem Rollator? Oder warum? Nee, ja, weil erste Etage ist dann doch etwas problematischer. Da ist kein Aufzug und es sind Treppen und alles ist schwierig. Gibt's nicht, also einen Aufzug gibt's gar nicht und Treppen sind für mich ein riesiges Hindernis. Verstehe. Wer versorgt dich denn dann? Bitte? Wer versorgt dich denn dann? Glücklicherweise meine Mutter, meine Schwester können mir dann Einkäufe besorgen. Mittlerweile ist es dann auch leider so, dass ich selber gar nicht mehr kochen kann, sondern eigentlich nur noch von Fertiggerichten lebe oder halt. Warum kannst du nicht kochen, weil du die Arme auch nicht mehr so bewegen kannst? Ja, wenn man im Rollstuhl sitzt und ich bin eigentlich relativ groß gewachsen, dementsprechend ist meine Küche auch hoch gebaut. Ach so, ja, verstehe. Ich könnte mich gar nicht mehr langwierig davor setzen. Das heißt, eigentlich müsste alles wirklich umgebaut werden oder du müsstest in eine neue Wohnung? Ich müsste eigentlich barrierefrei wohnen, ja. Nochmal zu deinen Kindern. Du sagst, die Kinder halten dir die Tür auf, die sind 5 und 7 Jahre alt. Ja. Ist das für dich schlimm, dass die Kinder dir da so helfen müssen? Nein, eigentlich im Gegenteil. Ich finde das total toll, dass die das machen. Wie lange sind die denn, wenn die zu dir kommen, dann bei dir? Die sind dann von freitagsabends bis montagsmorgens bei mir. Der Kleine glücklicherweise zum Kindergarten hingefahren und auch wieder abgeholt. Aber wenn du so wenig selbst machen kannst, dann wie versorgst du die Kinder? Die müssen ja auch was zu essen haben. Das Bett muss irgendwie gemacht werden, was man alles so tut. Ja, wie gesagt, also die sind ziemlich selbstständig, auch mittlerweile geworden. Mhm. Das kriegen wir alles schon irgendwie gelevelt. Ja. Bezieht sich halt zum größten Teil auf Fertiggerichte oder halt vom Pizzabäcker oder sonst was. Mhm. Wir verhungern nicht, das ist nicht die Frage. Wie ist denn das überhaupt jetzt so für dich? Du bist ein relativ junger Mann von 42, hast diese Diagnose und die Krankheit hat sich jetzt so schnell und dramatisch entwickelt. Ja. Wie fühlst du dich denn mit diesem Schicksal und dieser Erkrankung? Also eigentlich nach Diagnosestellung habe ich gesagt, so ab jetzt wird gekämpft. Mhm. Aber es gibt dann halt immer wieder mal so ein paar Rückschläge. Ich bin vor einem Monat nochmal im Krankenhaus gewesen, wo ich einen Schub gehabt habe, einen MS-Schub. Aber ich habe eigentlich keine schubförmige MS, sondern eine sogenannte progrediente MS. Werde auch Mitte nächster Woche nochmal in einer Spezialklinik in Düsseldorf sein. Das verläuft nicht schubweise, sondern gleichbleibend. Gleichbleibend, schlimmer werden. Ja. Vor was hast du? Mit sogenannten Pseudoschüben. Ja. Also kommt dann schon mal so eine Art Schub. Ich bin dann halt vor einem Monat auch vom Krankenwagen abgeholt worden, weil meine Mutter ist dann auch in einem Alter, die kann auch nicht mehr so richtig viel machen. Vor was hast du Angst? Bitte? Vor was hast du Angst? Eigentlich so insgesamt vor einer, ich bin da noch nicht richtig angekommen bei dieser Erkrankung. Ich habe mich dann halt nicht nur mit barrierefreiem Wohnen auseinandersetzen müssen, sondern halt in meinem Alter auch damit in die Verrentung zu gehen und sowas. Ne? Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war vorher als letztes als Bereichsleiter in einem Unternehmen, die unter anderem Hausmeister-Service angeboten haben. Da war ich halt für die Hausmeister zuständig. Das heißt, das ganze Leben ist mit 42 jetzt komplett anders geworden. Aber absolut. Mhm. Gibt es manchmal Momente, wo du da sitzt und doch auch mit deinem Schicksal haderst und unglücklich und finster bist? Auf jeden Fall. Nur alleine wegen meinen Kindern will ich das nicht. Mhm. Die Kinder sind ein Antrieb, ne? Absolut. Mhm. Definitiver Antrieb. Ja. Auf jeden Fall. Du hast gesagt, da gibt's Eltern und gibt's sonst auch noch Leute um dich herum, die dich so besuchen und zu dir stehen? Ja, sie werden aber weniger oder sind weniger geworden, sagen wir mal so. Mittlerweile würde ich mal sagen, so der Freundeskreis hat sich definitiv selektiert. Glaube ich. Mittlerweile kann ich dann sagen, welche Freunde wirkliche Freunde sind. Wenn du so lange, wie du es gerade gesagt hast, auch gar nicht aus dem Haus kommst und deine Kinder auch so selten zu dir kommen, ist das doch auch ein einsames Leben, oder? Eigentlich ja. Was machst denn du so den ganzen Tag? Ich seppe. Also ich Fernsehen ohne Ende. Geht einem das nicht irgendwann auch im Geist? Ja, natürlich geht es mir auf den Geist. Es kommt einmal oder vielmehr zweimal die Woche kommt eine Krankengymnastik, zum Glück als Hausbesuch. Mhm. Mittlerweile habe ich dann auch Pflegestufe 1, sodass ich zumindest zweimal die Woche in den Genuss einer Dusche komme. Mhm. Ach, das kannst du auch nicht alleine? Kann ich nicht mehr alleine. Schaffst du nicht mehr. Mhm. Als die Diagnose gestellt wurde voriges Jahr, warst du da auch solo? Da war ich schon solo, ja. Ja. Mich hätte sonst interessiert, wie deine Partnerin sich dann vielleicht dazu, also wie sich dazu gestellt hätte. Ich muss sagen, vielleicht nicht ganz uneigennützig aus ihrer Sicht, aber sie ist mir doch eine relativ große Hilfe. Jetzt nicht, was Haushalt oder Ähnliches angeht, aber was halt andere Bereiche angeht. Sie ist Rechtsanwaltsfachangestellte in einer Kanzlei, die halt sehr viel auch im sozialen Bereich arbeiten. Also die Ex jetzt, ne? Ja, die Ex, genau. Das heißt, die kann dir viel Schreibkram machen und dergleichen. Ja, Schreibkram machen und es ist ja wahrscheinlich schon normal, dass im ersten Moment halt Pflegestufe abgelehnt wird und so weiter, aber da ist sie von ihrer Seite, hat da andere Möglichkeiten, an sowas ranzugehen. Und nachdem sie sich da wieder eingeklinkt hat, sind da viele Sachen weitergekommen, besser geworden. Also Thomas, das ist natürlich eine harte Diagnose und ein hartes Schicksal, aber du wirkst trotz allem, finde ich, doch vital und vor allen Dingen, du sagst, du willst kämpfen und das tust du für deine Kinder. Definitiv. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das schaffst und dass du weiterhin und lange Zeit doch noch relativ stabil bleibst, dass es sich nicht sehr verschlimmert. Das ist ja schon ein Vorteil dann, ein Fortschritt. Ja. Und dir und deinen Kindern von Herzen alles Gute von meiner Seite aus. Alles klar. Vielen Dank, Thomas. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Thomas, bist du da? Ja. Bitte? Wolltest du nur was sagen? Nee. Ja, doch. Ich finde deine Sendung sowas von prima. Ich höre die eigentlich jede Nacht. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Thomas, vielen Dank. Ich muss Schluss machen. Tschüss. Also, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Und für diese Woche in der Technik Frederik Marquardt. Und ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt das Thema bettelarm und steinreich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sehr arm sind, die unter großer Armut leiden, verschuldet oder unverschuldet. Und mit Leuten, die sehr reich sind, die richtig Kohle haben, die Schotter haben, die mindestens eine Million Vermögen haben oder eine Million auf dem Konto haben. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de. Thema bettelarm und steinreich. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das soll ja nochmal ganz toll werden, ganz warm. Spätsommer im Oktober. Alles Gute und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, was rede ich? Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin. Ciao.